Ihr Wälder schön an der Seite, am grünen Abhang gemalt, wo ich umher mich leite, durch süße Ruhe bezahlt, für jeden Stachel im Herzen. Wenn dunkel mir ist der Sinn, denn Kunst und Sinnen hat Schmerzen gekostet von Anbeginn. Zum Beispiel Gärten und Bäume, und dann der Steg, der schmale, der Bach zu sehen kaum. Wie schön aus heiterer das herrliche Bild der Landschaft, die ich gerne besuch, in Witterung mild. Die Gottheit freundlich geleitet uns erstlich mit Blau, hernach mit Wolken bereitet, gebildet wölbig und grau. Mit sengenden Blitzen und Rallen des Donners, mit Reiz des Gefühls.